der Held, der reitet in die Stadt. Hat das Sattelleben so satt. Nur noch ein Kampf wartet auf ihn. Ein Duell mit Jimmy und er wird schneller ziehen. Der Jimmy hat seinen Vater erschossen, seine Mutter geschändet. Das hat ihn sehr verdrossen. Hat ihn im ganzen Würsten gesucht, seinen Muskeln gestreichelt und Jimmy verflucht. Dann steht auf der Main Street, die Hand am Revolver knauf. Und Jimmy steht ihm gegenüber, doch plötzlich hört alles auf. Eine Frauenstimme hallt über die Street. Es ist Mary Lou, die unseren Held so liebt. Sie ruft, bitte, bitte, tu's nicht, tu's nicht. Um unser Liebe willen, tu's für mich. Bis jetzt war dieser Film eine Wucht, doch jetzt steht jeder Western-Fan auf und fu. Schmeißt die Frauen aus dem Western, die stören doch dann nur oder fallen in und essen. Ja, das liegt doch auf der Hand, hängt ihre Skalt endlich an die Wand. Immerhin. Und irgend so ein gemeiner Schiff nimmt sie als Geiselin. Sie müssen immer niesen, sind sie in einem Versteck. Man kann nie in Ruhe schießen, die Frauen müssen weg. Schmeiß die Frauen aus den Fässern, die stören doch dann nur oder fallen hin und lässern. Ja, das liegt doch auf der Hand, hängt ihr Skalp endlich an die Wand. Juhu! Hängt ihr Skalp endlich an die Wand. Alright, folks, nutzen wir den Zwischenteil für einen kleinen Spirit-Dance. Die Männer mit den großen Gabarüten tanzen mit den Männern mit den Drummermixer. Und Rita, raus hier! Wir lachen mit der Hüfte, heute ist uns alles Stuppe. Jimmy hat noch seinen Colt, die Lady hat es so gewollt. Schießt zwei Kugeln durch das Damenhemd. So hat dieser Western doch noch ein Happy End. Schmeißt die Frauen aus dem Western, die stören doch dann nur oder fallen hin und lästern. Ja, das liegt doch auf der Hand, hängt ihr Skalp endlich an die Wand. Ja, das liegt doch auf der Hand, hängt ihr Skalp endlich an die Wand. Wenn im Western eine Frau auch schlimm ist, dasselbe gilt auch für Krimis. Yo, Krimis.